Hello, hello, hello, my dear friends. Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. All over the world. Überall auf der Welt. It is amazing that we reach people on 6 continents. Es ist wunderbar, dass wir Menschen auf 6 Kontinenten erreichen. So many tens of thousands of people. Viele Zehntausende von Menschen. So look what Paul continues to say. Schau, wie Paulus fortfährt. So after he tells him, I have more than enough and I'm abundantly satisfied. Nachdem er ihnen also gesagt hat, ich habe mehr als genug und ich bin mehr als zufrieden. Shouldn't he say, guys, send no more? Sollte er dann nicht sagen, Leute, schickt nichts mehr? But he doesn't. Aber das tut er nicht. Look the next sentence. Schau dir den nächsten Satz an. For I have received the gift that you sent by Epaphroditus. Denn ich habe die Gabe empfangen, die ihr durch Epaphroditus geschickt habt. What a name, huh? Was für ein Name. And I always thought Brazilians have strange names. Und ich dachte immer, Brasilianer hätten seltsame Namen. And look what he says regarding the financial gift that they sent him. Schau, was er über das Geldgeschenk sagt, welches sie ihm geschickt haben. He said, and viewed it as a sweet sacrifice. Er sagt und betrachtete es als ein süßes Opfer. Perfumed with the fragrance of your faithfulness. Parfümiert mit dem Duft eurer Treue. Which is so pleasing to God. Die Gott so wohlgefällig ist. Do you see what Paul is saying here? Verstehst du, was Paulus hier sagt? Paul is saying, if I would tell you, don't send anything anymore because I have already more than enough. Paulus sagt, wenn ich euch sagen würde, ihr sollt nichts mehr schicken, weil ich schon mehr als genug habe, I would stop you from pleasing God. Würde ich euch davon abhalten, Gott zu gefallen. That's a crazy thought. Das ist ein verrückter Gedanke. You see, Paul did not see the financial gift as something for him. He saw it as something for them. Paulus verstand, dass die finanziellen Gaben nicht für ihn gesammelt wurden. Er sah, dass sie für sie selbst gesammelt wurden. He said that the sacrifice that you brought, it was actually beautiful before God. Er sagte, dass das Opfer, das sie brachten, vor Gott wirklich schön war. It was a fragrance that when God smelled that fragrance, he was very happy. Als Gott diesen Duft roch, war er sehr glücklich. So Paul had the emphasis on them and on God, not on himself. So legte Paulus die Betonung auf sie und auf Gott, nicht auf sich selbst. What would happen if the church would begin to think like this? Was würde passieren, wenn die Gemeinde anfangen würde, so zu denken? But in order to believe this and in order to teach this, we have to have very pure hearts. Um dies aber zu glauben und zu lehren, müssen wir ein sehr reines Herz haben. Do you know, so many people have criticized me regarding my attitude towards finances. So viele Leute haben mich wegen meiner Einstellung zum Thema Finanzen kritisiert. And people have actually tried to change me many times. Manche haben sogar oft versucht, mich zu verändern. And here is what I tell them. Ich sagte ihnen Folgendes. The things that I've learned at the feet of Jesus are very hard for me to change. Die Dinge, die ich zu den Füßen Jesu gelernt habe, kann ich nur sehr schwer ändern. Because in truth, I'm not willing to change them. Ich bin wirklich nicht bereit, sie zu ändern. I've seen over and over and over again. Ich habe immer wieder gesehen, when men of God open their hearts for the love of money, wenn Männer Gottes ihre Herzen für die Liebe zum Geld öffnen, how they lose the most precious thing, their intimacy with Jesus. Verlieren sie das Wertvollste, nämlich ihre Intimität mit Jesus. So this is why I guard my heart very carefully. Aus diesem Grund hüte ich mein Herz sehr sorgfältig. And this is why for many years I stayed away from teaching this truth. Deshalb habe ich mich viele Jahre lang davon ferngehalten, diese Wahrheit zu lehren. Because I felt so sorry for Christians who have been abused spiritually. Weil ich so viel Mitleid mit Christen hatte, die geistlich missbraucht worden sind. For teachers and leaders who've taught this truth. Lehrer und Leiter, die diese Wahrheit gelehrt haben. But in reality the motive was not that God is pleased and there was a sweet sacrifice. Aber in Wirklichkeit war ihr Motiv nicht, dass Gott zufrieden ist und es ein süßes Opfer gibt. The motive was that we need money to pay the bills. Das Motiv war, wir brauchen Geld, um die Rechnungen zu bezahlen. See, once we understand that God is the one who takes care of us, sobald wir also verstehen, dass Gott derjenige ist, der sich um uns kümmert, then what happens? Was passiert dann? We can teach any spiritual truth with a pure heart. Wir können jede geistliche Wahrheit mit einem reinen Herzen lehren. So look, schau. Their financial support of Paul had two things. Ihre finanzielle Unterstützung für Paulus hatte also zwei Dinge. Two aspects. Zwei Aspekte. First of all, it was a seed, and which means they will always reap what they sow. Erstens, es war eine Saat. Das heißt, sie werden immer ernten, was sie gesät haben. Secondly, zweitens, it was pleasing to God. Sie war Gott wohlgefällig. How can God be pleased in something that doesn't make sense in the natural? Wie kann Gott an etwas Gefallen finden, das im Natürlichen keinen Sinn macht? Because in the natural it doesn't make sense to send money to Paul who had more than he needed. Im Natürlichen macht es nämlich keinen Sinn, Paulus Geld zu schicken, der mehr hatte, als er brauchte. Paul himself said, I am abundantly satisfied. Paulus selbst sagte, ich bin mehr als zufrieden. The only way this makes sense is if you understand that the kingdom works different than this world. Das macht nur dann einen Sinn, wenn wir verstehen, das Reich Gottes funktioniert anders als diese Welt. So God was pleased. Gott war also zufrieden. The sacrifice was a beautiful fragrance. Das Opfer war ein schöner Duft. And they would be able to reap an incredible harvest. Sie würden außerdem eine unglaubliche Ernte einfahren. And look at the context of verse 19. Schau dir den Kontext von Vers 19 an. You know, we have quoted verse 19 out of context so many times. Wir haben Vers 19 schon so oft aus dem Zusammenhang gerissen und zitiert. Paul says, I am convinced. Paulus sagt, ich bin überzeugt. That my God will fully satisfy every need that you have. Dass mein Gott jeden Mangel, den ihr habt, vollständig ausfüllen wird. Remember, he's talking about financial provision, nothing else. Denkt daran, dass er von finanzieller Versorgung redet, von nichts anderem. Then he says, for I have seen the abundant riches of glory revealed to me through Jesus Christ. Dann sagt er, denn ich habe den überschwänglichen Reichtum der Herrlichkeit gesehen, der mir durch Jesus Christus offenbart worden ist. So Paul is talking about nothing else but about money. Paulus redet also über nichts anderes als über Geld. Very interesting. Sehr interessant. Paul said, I am convinced that every need you have will be given to you. Paulus sagte, ich bin überzeugt, dass euch alles, was ihr braucht, according to the abundant riches of Jesus Christ, nach dem überschwänglichen Reichtum von Jesus Christus gegeben werden wird. So what have people done? Was haben die Menschen also getan? People have taken verse 19 out of context and said, sie haben Vers 19 aus dem Zusammenhang gerissen und gesagt, God will provide all of my needs. Gott wird mir alles geben, was ich brauche. According to his riches in glory. Nach seinem Reichtum der Herrlichkeit. But they don't even know that there is a context. Dabei wissen sie nicht einmal, dass es einen Zusammenhang gibt. What is the context? Was ist der Kontext? That they generously sowed. Sie haben großzügig gesät. So the provision of God was through the harvest. So dass Gott sie mit der Ernte versorgt hat. What a beautiful context. Was für ein schöner Zusammenhang. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.